Ich überlege jeden Tag, ob es da oben eingeht. Für den es sich gelohnt hat, dass man an ihn glaubt. Die meisten würden sagen, ich wäre Atheist, bin ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es Gott gibt oder nicht. Agnostiker würde man mich jetzt bezeichnen. Für jeden Mist hat man die Fachbegriffe, so eine Scheiße. Manche glauben, dass man sich nur selber fertig macht, wenn man auf die tausend Fragen seine Antworten nicht hat und sie dann verzweifelt in der Bibel sucht. Doch die Märchenstunde ist nur ein Betrug, so ein Lug und Trug. Wir glauben an denselben Gott, auch wenn manche Buddha oder Allah sagen, so ein Schrott. Manche sollten nicht an alles glauben, was sie schreiben, außer Gott persönlich gibt dir göttliche Zeichen. Glaube fest an dich, denn nur das zählt und nicht, dass man sich den Kopf zerbricht und sich quält. Glaub an dich, du weißt, dass die Bibel dich bescheißt, denn du bist der Beweis, dass ich Gott vor allen Zeiten. Glaub an dich, du weißt, dass die Bibel dich bescheißt, denn du bist der Beweis, dass ich Gott vor allen Zeiten. Ich glaube nicht an Freitag der 13. Von wegen schwarze Katzen, Unglück und Pechsträhne. Ich bin kein Gläubiger, die Kirche ist mir so egal. Mir ist die Messe mit dem Weihrauch zu banal. Ich bin katholisch, doch mein Kopf denkt anders. Um Weihnachten zu feiern, brauche ich keinen anders. Ich hatte Kommunion und später kam die Firmung. Ich tat es wegen Kohle, denn es war nur Zeitverschwendung. Was soll der Quatsch mit dem Weihwasser? Wasser in der Schale, gesegnet vom Pfarrer. Dann die Hostie, ein weicher Keks. Wenn du ihn im Mund zergehen lässt, hast du Jesus stets in deinem Körper. Das glaubt doch keiner. Die Leute von der Kirche wollen die Menschen nur verscheißern. Aber Leute, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich glaube nur an mich und nicht an den Kirchenquatsch. Glaub an dich, du weißt, dass die Bibel dich bescheißt, denn du bist der Beweis, dass ich Gott vor allen Zeiten. Glaub an dich, du weißt, dass die Bibel dich bescheißt, denn du bist der Beweis, dass ich Gott vor allen Zeiten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich schaue in den Himmel, oh guck mal da ein Rabe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Drittes Reich, Hitlerzeit, Juden hatten schwere Nöte. Wie im Himmel, so auf Erden, das ist wahr. Denn die Juden mussten wegen Jesus sterben. Und Adolf Hitler war der Bote Gottes. Juden brachen Jesus um und Hitler hat Juden verrottet. Man kann es so sehen, man kann es falsch verstehen. Man kann sich denken, was ist nur mit dieser Welt geschehen. Man will nicht hinsehen, man will nur wegsehen. Man will die Bibel nur im Feuer sehen. So gesehen kann man sich dagegen richten und auch verzichten, sich den Glauben anzueignen und sich zu vernichten. Der beste Rat auf Erden, einfach glücklich sterben und sich nicht verderben lassen von den ganzen Glaubensscherzen. Glaub an dich, du weißt, dass die Bibel dich bescheißt, denn du bist der Beweis, dass ich Gott vor allen Zeiten. Glaub an dich, du weißt, dass die Bibel dich bescheißt, denn du bist der Beweis, dass ich Gott vor allen Zeiten.